Ihr Vater war ein Arschloch, ihre Mutter saß nur rum. Sie trieben's wie die Schweine, soffen sich die Kehlen wund. Denn hier bei uns im Ghetto, da eiert man hin und her. Kein Geld und nichts im Petto, und die Teller bleiben leer. Ihr Vater war so ein Mischmasch, ihre Mutter kam vom Bild. Sie wollten zu den Sternen, ganz weit weg von dieser Welt. Denn hier bei uns im Ghetto, da eiert man hin und her. Kein Geld und nichts im Ghetto, und die Teller bleiben leer. Ihr Vater ging zum Beten, ihre Mutter folgte blind. Sie kaufen einen Pitbull, weil die am friedlichsten sind. Denn hier bei uns im Ghetto, da eiert man hin und her. Kein Geld und nichts im Ghetto, und die Teller bleiben leer. Ihr Vater ging wie ein Wilder, ihre Mutter lachte nur. Sie rannten zu ihrem Dealer, kauften Haschisch 10 Gramm pur. Denn hier bei uns im Ghetto, da eiert man hin und her. Kein Geld und nichts im Ghetto, und die Teller bleiben leer. Ihr Vater konnte kaum lesen, ihre Mutter tat auf cool. Sie klauten Steaks bei Karstadt und bei Obi einen Stuhl. Denn hier bei uns im Ghetto, da eiert man hin und her. Kein Geld und nichts im Ghetto, und die Teller bleiben leer. Ihr Vater konnte nur zocken, ihre Mutter roch nach Gier. Sie schissen auf Gesetze und auf Gesetzespapier. Denn hier bei uns im Ghetto, da eiert man hin und her. Kein Geld und nichts im Ghetto, die Teller bleiben leer. Denn hier bei uns im Ghetto, da eiert man hin und her. Kein Geld und nichts im Ghetto, und die Teller bleiben leer.